Ich bin Jude und es gibt eine Reihe von Leuten, die leugnen, dass der Holocaust passiert ist. Ich finde das zutiefst beleidigend, aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass unsere Plattform das löschen sollte, weil ich denke, dass es Dinge gibt, bei denen verschiedene Leute falsch liegen. Ich denke, dass sie nicht absichtlich falsch liegen. Ja. Nach heftiger Kritik auf Twitter und Facebook schob Zuckerberg eine Erklärung nach. Er persönlich finde die Leugnung des Holocausts zutiefst beleidigend. Er wolle absolut nicht die Absicht von Leuten verteidigen, die das leugneten. Ziel bei Fake News sei es nicht, jemanden zu hindern, etwas Unwahres zu sagen, sondern Fake News und die Ausbreitung von Falschinformationen über Facebook zu stoppen. Zuckerberg stellte klar, sollte ein Post zur Gewalt oder Hass gegen einzelne Gruppen aufrufen, werde dieser entfernt.